Hermann Göring hat Mütze und Dolch auf den Schrank. Werk Luftschutz ist gelegt, hochgereicht. Besonders im Namen der Arbeitskameraden des Werkes Degen habe ich die Freude, Sie, Herr Generalfeldmarschall, und die Herren Ihrer Begleitung herzlich willkommen zu heißen. Ihr hoher Besuch ist uns gerade in diesen Tagen eine besondere Ehre. Er soll und wird uns ein neuer Ansporn sein, wie bisher mit allen Kräften die uns gestellten großen Aufgaben zu erfüllen. Wir dürfen stolz darauf sein, einem Werk anzugehören, das zu der Wehrmacht, Wehrhaftmachung des deutschen Volkes und der Stärkung seiner Wehrkraft, besonders seit der Machtübernahme unseres Führers, Hervorragendes beitragen konnte. Wir sind uns bewusst, wie sehr jedem von uns diese Leistung für die Zukunft verpflichtet. Wir sind auch stolz darauf, den Reichswerken Hermann Göring anzugehören. Wir wissen aber auch, welche Verpflichtung diese Zugehörigkeit in sich schließt. Herr Generalfeldmarschall, am Tage, nachdem die deutschen Truppen in siegreichem Vormarsch in Warschau eingedrungen sind, stehen wir freudig bewegt und dankbaren Herzens vor Ihnen und geloben feierlich, bis zum Letzten unsere Pflicht zu tun, bis das Ziel unseres Führers, dem deutschen Volke Lebensrecht und Lebensraum zu sichern, erkämpft ist. Es spricht Generalfeldmarschall Hermann Göring. Meine lieben Volksgenossen und Arbeitskameraden, es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass mitten am Tage in Kriegszeiten wir eine solche Versammlung hier abhalten. Und doch werdet ihr und alle, die jetzt in Deutschland am Lautsprecher Ich will hier nicht des Längeren über die Vorgeschichte sprechen, die zu dem Kampf geführt hat. Sie ist ausführlich von der Reichsregierung in Presse und Rundfunk und der unvergleichlichen Ansprache des Führers niedergelegt worden. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass der Ursprung und Ausgangspunkt ein Anerbieten gewesen ist, wie es wirklich in der Weltgeschichte einmalig nur dasteht. Ein großes, gewaltiges Volk, das wieder zur Stärke und Macht gelangt ist und in seinen Grenzen über 85 Millionen Menschen beherbergt, bietet einem ehemaligen Gegner, der nicht im ehrlichen Kampfe etwa, sondern als Leichenflederer im größten Unglück Deutschlands diesen Deutschland Gebiete herausgerissen hat, die zu allen Zeiten urdeutsch gewesen sind. Diesem Gegner bietet es nun, vergessend all das, was geschehen war, noch einmal die Hand, um zu einem wirklich dauernden Frieden zu gestalten und zu kommen, und schlägt nichts anderes vor, als dass eine deutsche Stadt, die nicht einmal diesem Gegner gehört, wieder in den Bereich Deutschlands zurückkehrt. Und das zwischen dem deutschen großen Land und seiner Provinz Ostpreußen eine Straße und eine Bahn den Verkehr sicherstellen soll. Zumal dies gleiche Deutschland für den anderen anerkannt hat, dass er einen eigenen Zugang zum Meere besitzen soll. Es ist geradezu unvorstellbar, dass eine Großmacht, die über derartige Machtmittel verfügt, sich zu einem derartig weitgehenden Entgegenkommen bereit erklärt. Wir haben kein Ultimatum gestellt, obwohl niemand bestreiten kann, dass es in unserer Macht gelegen hätte, zu erklären, in so und so vielen Stunden werden die und die deutschen Wünsche erfüllt. Wir haben erklärt, wir wollen darüber sprechen und verhandeln, aber das ist ein unverrückbares Ziel Deutschlands, dass Danzig zurückkehre und die Verbindung hergestellt wäre. In einer nun wirklich unvorstellbaren Weise. Überall Deutschland entgegengetreten ist, wo Deutschland seine berechtigten Interessen gefordert hat. Wo immer Deutschland seinen Platz zu behaupten versuchte, trat ihm der Brite entgegen. Obwohl es ihn überhaupt nicht anging. Denn wir haben auch nicht britische Interessen verletzt. Wir haben die britischen Interessen auf dem Weltmeere in allen 5 Erdteilen anerkannt. Wir haben anerkannt, dass diese Briten heute ein 1/5 der ganzen Welt besitzen. Und sie waren nicht einmal, haben sie den Anstand gehabt, anzuerkennen, dass eine deutsche Stadt wieder deutsch werden sollte. Wenn sie sich jetzt herausreden, man hätte im Verhandlungswege das erreichen können, nichts gäbe es, was man nicht hätte lösen können, so ist das Geschwätz, das hinterher kommt. Damals hätten sie reden sollen, als das Angebot bestand. Damals konnten sie den Polen sagen, die Forderung Deutschlands ist berechtigt. Du hast sie zu erfüllen oder unser Schutz ist nicht mehr dein. Aber im Gegenteil, England hat Polen aufgeputscht. Dem Engländer geht es ja nicht um Polen, das ist ihm so gleichgültig, wie ihm die Tschechei gleichgültig gewesen ist, wie ihm alle anderen gleichgültig auf dieser Welt sind, außer sich selbst. Sondern es geht ihm darum, dass dieses Deutschland in keiner Weise mehr einen weiteren Machtzuwachs bekommen soll. Das allein ist für ihn die entscheidende Frage gewesen. Er erzählt heute, es ginge um moralische Grundsätze, um Grundsätze des Rechtes und dass die Gewalt nicht Herr werde. Das sagt ein Reich, das sich überhaupt nur auf Gewalt aufgebaut hat, das heute noch Völkerstämme und Rassen in allen Erdteilen der Welt unterdrückt. Da diese Reden von moralischen Grundsätzen und von Abweisung der Gewalt. Es ist fürwahr viel in der Weltgeschichte und besonders in den letzten Jahrzehnten gelogen worden. Aber was jetzt in die Welt hinausgesetzt wird, das übersteigt doch bei weitem alles, was wir bisher gewohnt waren. Was will nun der Gegner? Der Engländer hat es klar ausgesprochen. Er will kämpfen so lange, bis das Nazi-Regime verschwunden ist. Der alte Chamberlain hat in rührseligen Tönen erklärt, er möchte noch den Tag erleben, an dem er Hitler verschwinden sieht. Nun, ich weiß nicht, ich habe schon von Methusalemschem Alter gehört, aber ich glaube, dass das bei ihm dann noch sehr weit übertroffen werden muss. Um das zu erleben. England hat uns den Krieg erklärt, es sagt nicht dem deutschen Volk, sondern Adolf Hitler und dem Nazi-Regime. Wenn sie aber schießen, dann schießen sie aufs deutsche Volk und nicht auf das Nazi-Regime. Diese alte Walze, die kennen wir nun doch schon seit langem. Man will nur die Regierung treffen und wenn das deutsche Volk sich dieser Regierung entledigt, dann wird England Gnade walten lassen. Es geht ja England nicht um die Regierung, die ist ihm vollkommen gleichgültig. Es geht England einzig und allein darum, dass Deutschland nicht groß wird. Das müsst ihr euch merken. Einzig und allein darum. Sie sind satt, sie sind vollgefressen, sie haben alles. Sie wollen nichts hergeben. Wie der Drache in der Siegfriedsage liegen sie auf ihren Schätzen, um ja nicht einem anderen das Geringste daran teilnehmen zu lassen. Und dann sprechen sie von Moral und scheinheilig tun sie, als ob sie kleine Völker verteidigen müssten, nachdem sie so viele kleine Völker unterdrückt und gefressen haben, wie es gar nicht mehr auf der Welt überhaupt zu zählen gibt. Dieser Gegner, und das muss jetzt klar erkannt werden, meine Volksgenossen, will uns auf drei verschiedenen Kriegsschauplätzen bekämpfen. Es ist der militärische Kriegsschauplatz, es ist der wirtschaftliche Kriegsschauplatz und es ist der innenpolitische Kriegsschauplatz. Das heißt, jener, wo sich die Propaganda auszuwirken beginnt und auswirken soll, wo im Gegensatz zum Propagandakrieg versucht wird, von dem Gegner das Volk aufzuwühlen, wieder zur Revolution zu bringen, dadurch innerlich das Volk zu schwächen und es schließlich zum Erliegen zu bringen. Ich komme zum militärischen Kriegsschauplatz und damit zur militärischen Lage. Es ist zunächst so, dass wir drei militärische Gegner in diesem Augenblick besitzen, Polen, England und Frankreich. Im Westen türmt sich eine gewaltige Stellung auf, der sogenannte Westwall. Der Kampfabschnitt, der überhaupt hier nur in Frage kommen kann, ist der zwischen Basel und Luxemburg. Wenn der Gegner, was er feierlich erklärt hat, gleich Deutschland die Neutralität der von ihm so sehr geschützten kleinen Staaten tatsächlich anerkennt und anerkennen wird. Hinter diesem Abschnitt von Preter-Propter 250 Kilometer Länge, der in einem gewaltigen, tief gegliederten Festungssystem geschützt ist, stehen deutsche Divisionen und es ist unvorstellbar, und das weiß auch der Gegner genauso gut wie wir, dass er hier durchstoßen kann. Der zweite Kriegsschauplatz ist das Meer. Auch hier ist die deutsche Bucht so geschützt, dass der Engländer mit seinen großen Flotten, er weiß es genau, nicht hineinfahren kann. Denn es droht ihm ja nicht nur von einer Gefahr unter dem Wasser, die ihm schon unbehaglich ist, sondern es droht ihm auch eine Gefahr aus der Luft, die ihm noch unbehaglicher ist. Auch hier wird er Deutschland unmittelbar nicht bedrohen können. Die Ostsee wird aber für ihn gesperrt bleiben. Denn die Kraft besitzt Deutschlands Marine heute bereits, ihn am Eindringen in die Ostsee zu verhindern. Er spricht so viel von Blockade. Ich will das hier nur andeuten und komme später des Näheren noch drauf zu sprechen. Diese Blockade dehnt sich also heute im Nordost, im Nordwestraum des Reiches aus und er ist zweifellos in der Lage, deutsche Schiffe wegzunehmen, die den Versuch machen würden, nach deutschen Häfen einzulaufen. Nun sind aber Gott sei Dank der größte Teil der deutschen Flotte ist in der Heimat. Und der zweite Teil ist in neutralen Häfen und nur ein kleiner Teil, hinter dem kann er hersausen und versuchen, ihn zu fangen. Sein erster Versuch und sein leichtester Versuch, unsere stolze Bremen abzufangen, ist bereits missglückt. Wie aber steht nun die Lage auf dem Hauptkriegsschauplatz? Und das ist Polen. Meine Arbeitskameraden, ich glaube, hier jetzt aus dem Herzen aller Deutschen zu sprechen, wenn ich feststellen darf, dass hier die deutsche Wehrmacht zu Land und der Luft Dinge geleistet hat, die auch unvorstellbar bisher gewesen sind. Dass es gelungen ist, in 8 Tagen den weiten Raum zu überspannen und die Hauptstadt des Feindes einzunehmen, ist eine Leistung, die von niemandem, auch von uns nicht, für möglich gehalten worden wäre. Darüber hinaus aber ist unser Heer auf allen Teilen der Fronten überall an die Weichsel vorgestoßen. Überall dort, wo motorisierte Verbände, leichte Divisionen und unsere Panzer vorgegangen sind, ist der Feind überall durchstoßen und tief in seine Gliederung ist hineingestoßen worden. Unsere Fußdivisionen marschieren, wie sie überhaupt noch nicht marschiert sind, was menschenmöglich ist, leisten sie in einem gewaltigen Vormarsch. Aber ich darf es mit Stolz bekennen. Vor allem ist es eine Waffe gewesen, die hier zum ersten Male aufgetreten ist und die dem Feinde den größten Abbruch getan hat. Gerade in Polen, das ist die Luftwaffe gewesen. Überall, wo sie aufgetreten ist, wurde der Feind geworfen. Überall hat sie den Widerstand von dem Heer hinweggeräumt. Sie hat verhindert, dass die Flüchtenabteilung des Feindes über die Weichsel zurücktreten konnten. Und in diesem Augenblick ist der Pole in seiner gesamten Armee in drei großen Kreisen umschlossen. Die letzte Meldung, die ich erhalten habe, ist, dass die Auflösung im Hauptraum um Radom begonnen hat und sich zu Tausend und Tausend die Waffen weggeworfen werden und die Armee zu ergeben beginnt. Kameraden, wenn ihr euch auf der Karte den Vormarsch anseht und seht, in welch genialer Weise die Vorstöße angelegt worden sind, dann werdet ihr erkennen, dass jetzt der Feind von allen Seiten umschlossen ist. Ein solches Tannenberg hat es auch in der Militärgeschichte noch nie gegeben. Was jetzt da von polnischer Armee drinnen steckt, da kommt nichts mehr weg. Umklammert von allen Seiten aus der Luft, angegriffen und zusammengeschmettert, kann es nur noch sich um wenige Tage dauern, bis aus den letzten Verstecken und Wäldern der letzte Rest der einstmals so hochtrabenden polnischen Armee in deutscher Hand gefangen ist. Und damit... Und damit ist die Hauptarbeit auf diesem Kriegsschauplatz getan. Wir können hoffen, dass 14 Tage nach Beginn des Kampfes die Hauptsache erledigt ist und dass in weiteren weniger Wochen überhaupt die letzte Räumungsarbeit durchgeführt wurde. Wir schätzen, dass der gesamte Feldzug bis zur letzten Aufräumungsarbeit dann noch nicht mal 4 Wochen gedauert hat. So schlägt das! Deutschlands, wenn es einmal aus der Scheide gezogen ist und alle, die da glauben, sich an Deutschland vergreifen zu können, mögen dies als ein Menetekel annehmen. Wenn das Schwert gezogen ist, dann trifft es den Gegner zerschmettern. Ihr werdet verstehen, Volksgenossen, dass wenn nun einmal erst dort die Säuberung durchgeführt ist und wenn erst einmal die fast 70 Divisionen, die kampferprobt und mit Siegeszuversicht aus dem Osten nach dem Westen geschafft werden, dass dann unsere Stellung dort nicht schwächer wird. Das Gleiche gilt für die gewaltige Luftabwehr, die wir aufgebaut haben. Der Engländer hat vielleicht geglaubt, weil wir in Polen kämpfen, könnte ihr im Westen und im Nordwesten ungestraft unsere Häfen angreifen. Er hat das einmal getan. Er ist belehrt worden, dass auch dort die deutsche Abwehr auf der Wacht steht. Der Verlust seines halben Geschwaders hat ihn darüber belehren können. Wenn heute gesagt wird, dass schwere Treffer auf den deutschen Schlachtschiffen eingetreten sind, so kann ich euch Kameraden versichern, bei meiner Ehre und bei meinem Wort, nur ein Schiff ist getroffen worden, aber nicht von der englischen Bombe, sondern von dem abgeschossenen Flieger, der auf die Back gefallen ist. Wenn Sie jetzt des Nachts in riesigen Höhen ab und zu im deutschen Raum noch spazieren fliegen, um Ihre lächerlichen Propagandazettel abzuwerfen, so habe ich dem eigentlich nichts gegenüber. Wehe aber, wenn Sie den Propagandazettel mit einer Bombe verwechseln sollten. Dann wird die Vergeltung keinen Augenblick auf sich warten lassen. Und sie wird dann so geführt, wie die Luftwaffe in Polen bewiesen hat, dass sie die Vergeltung braucht. Wenn jetzt der Pole niedergeschlagen ist, dann hört damit auch, meine lieben Volksgenossen, die Bedrohung Deutschlands an zwei Fronten endgültig auf. Das war ja immer die schwere Lage für uns, nach zwei Fronten kämpfen zu müssen. Durch das geniale Abkommen des Führers mit Russland ist diese Gefahr nun auch endgültig ein für alle Mal beseitigt. Wenn jetzt der Gegner uns angreift, dann haben wir nur an einer Front mit der ganzen Kraft der deutschen Wehrmacht und des deutschen Volkes zu schlagen. Und wie diese Kraft aussieht, das erinnern sich die Herren vielleicht, wenn sie sich des Weltkrieges wieder erinnern werden. Ich bin aber überzeugt, dass hier die Engländer keine Belehrung brauchen. Ich bin überzeugt, das wissen sie vielleicht sogar noch besser, wie wir es selbst wissen. Und darum wird auch ihr Tatendrang auf dem Gebiet der militärischen Ebene nicht allzu gewaltig sein. Ich wüsste zunächst auch nicht, wie. Wollen Sie den Westwall stürmen, wenn Sie absolut einen derartigen verbrecherischen Angriff ansetzen wollen, der Ihnen Ströme von Blut kosten wird? Wir können es nicht hindern. Zur See, wie weit Sie mit Ihren Schiffen kommen, wissen Sie genau. Auf keinen Fall können Sie nach Deutschland damit fahren. Zur Luft bestreitet England, wenn Sie offen und wahr sind, können Sie nicht bestreiten, dass die Überlegenheit sowohl in der Abwehr bei uns gewaltig ist, wie vor allen Dingen aber auch in der Angriffsmöglichkeit. Das wissen Sie und wie gesagt, wenn man sowas weiß, dann kühlt das ja auch im Allgemeinen etwas ab. Sie sagen aber, wir haben das gar nicht nötig, Deutschland militärisch niederzuwerfen. Wir machen das ganz anders. Wir werden den Krieg auf zwei anderen Ebenen führen und hier ist Deutschland tödlich verwundbar. Ja, hier ist Deutschland sogar schon eigentlich im Beginn des Zusammenbrechens. Das ist das Wirtschaftliche und, wie ich vorhin sagte, der innerpolitische Sektor. Ich möchte nun mal zu dem Wirtschaftlichen Stellung nehmen. Wie sieht es nun hier aus? Der wirtschaftliche Sektor, ob hier behaupten Sie, aus Mangel an Rohstoffen, aus der Schlechtigkeit unserer Ersatzstoffe, müsse Deutschland zusammenbrechen. Deutschland würde bald keine Munition und keine Geschütze mehr ersetzen können, keine Flugzeuge, weil sie das Material dazu nicht haben und ähnliches mehr. Sie haben davon ja nun nicht erst jetzt gesprochen, sondern davon haben Sie die ganzen Jahre gesprochen und geschrieben. Sodass selbst wenn eine weniger verantwortungsfreudige und verantwortungsbewusste Regierung wie die unsere am Ruder gewesen wäre, sie geradezu immer darauf hingestoßen worden wäre, was zu tun ist. Nun haben wir das aber seit langem begriffen. Und wenn ich den Vierjahresplan gesteuert habe, dann habe ich das nicht gemacht, aus Spaß oder um euch Arbeitern besonders schwere Bedingungen aufzuerlegen, sondern wenn mit aller Kraft an diesem Vierjahresplan in diesen Jahren gearbeitet wurde, wenn Arbeiter, Konstrukteure, Wirtschaftsführer, Erfinder, alles eingeschaltet wurden, dann doch nur darum, um auf diesem Gebiet auch eine Abwehr zu schaffen, die unschlagbar ist. Und heute kann ich auch sagen, und das kann nicht widerlegt werden, das ist keine Phrase, Deutschland ist der bestgerüstete Staat der Welt, den es überhaupt gibt. Keine Macht der Welt verfügt über solch umfangreiche Produktionswerkstätten wie unsere Rüstungsbetriebe. Keine Macht der Welt verfügt über solche Präzisionsarbeit wie wir. Keine Macht der Welt verfügt über so gute Facharbeiter und über so entschlossene Arbeiter, das durchzusetzen wie wir in Deutschland. Und das sind die Voraussetzungen. Überall sind die Rüstungsbetriebe entstanden. Wir wussten, dass wir keinen Treibstoff haben. Also haben wir die Fabriken gebaut, die uns den Treibstoff geben werden. Wir wussten, dass wir keinen Kautschuk bekommen können. Also haben wir die Fabriken gebaut. Dort, wo sie einst glaubten, Monopole zu haben, hat deutsche Wissenschaft diese Monopole gebrochen. Und heute sind wir im Besitz jedenfalls all der Mittel, die wir brauchen, um den Gegner zu besiegen. Drei Dinge sind es, die hier entscheidend sind. Der Rohstoff, die Produktionsstätte und der Arbeiter. Und der Arbeiter hier im ganz großen Sinne gefasst, vom Wirtschaftsführer bis zum letzten Stift. Es sind hier die lebenswichtigen Betriebe, die in erster Linie ausschlaggebend sind. Das heißt, die Betriebe, die all das herstellen, was zur Rüstung notwendig sind. Und hier weiß ich nun, meine Kameraden, dass alles geschehen wird, auch von eurer Seite. Hier kommt es jetzt nur darauf an, dass wir arbeiten und arbeiten bis dort hinaus. Und wenn ein Geschütz kaputt geht, müssen zwei neue dafür entstehen. Und wenn wir an einem Tage Zehntausende von Granaten verschossen haben, müssen Hunderttausende am nächsten Tag bereit sein, um sie aufzufüllen. Wenn man uns auf diesem Gebiet herausfordert, so sollen sie Dinge erleben, dass ihnen die Augen übergehen werden. Was soll das? Entscheidend ist, sie mögen mehr Gold haben. Sie mögen mehr Kupfer und Zink und Zinn und Blei haben. Aber wir haben mehr Arbeiter, wir haben mehr Menschen, die das erstellen wollen. Und das ist hier das Entscheidende. Und immer noch liegt die Produktion unserer Geschütze, unserer Flugzeuge weit über denen unserer Gegner. So gehen wir in einen uns aufgezwungenen Kampf hinein. Und wenn man bis jetzt schon viel getan hat, und wenn wir uns bis jetzt schon anstrengten, durch Neubau von Fabriken, durch Ausweitung und so weiter, das Möglichste zu tun, so darf ich euch auch wieder das eine versichern. Von jetzt ab war das allerdings nur ein Spaß. Was jetzt geschieht, wird das Äußerste getan, was es überhaupt gibt. Wir werden hier umstellen, jeden Betrieb, der nicht unbedingt lebensnotwendig ist, wird in den Dienst der Verteidigung des Reiches gestellt. Jüngling, ob Frau, ob Mädel, ob Mann, ob Greis, wird sich in den Dienst dieser Verteidigung stellen. Wir werden zeigen, was wir können. Es ist der deutsche Arbeiter, der deutsche Mensch schon immer in der Welt, berühmt, aber auch vielleicht verhasst gewesen, weil er so fleißig ist. Aber jetzt werden sie was erleben von Fleiß. Jetzt werden sie was erleben von Arbeit, wenn erst mal das Volk aufgerufen wird, einen Kampf auf Leben und auf Tod zu machen. Dann werden sie die Energien des deutschen Volkes unter einer Führung erleben, die selber vor Energie rast, möchte ich sagen. Was nun die Rohstoffe anbetracht, man sagt, wir seien das rohstoffarmste Land der Welt. Volksgenossen, es sind eine ganze Anzahl von Rohstoffen, die wir nicht besitzen. Aber es sind in der Welt noch immer zwei Urrohstoffe, die die entscheidenden sind. Kohle und Eisen. Kohle besitzen wir sehr viel und seit wenigen Tagen besitzen wir noch erheblich mehr. Auf dem Gebiete des Eisens sind Dinge geschehen, die auch vor wenigen Jahren noch unvorstellbar wären. Vor noch nicht drei Jahren zog der Bauer seinen Pflug dort, wo heute schon bereits das größte Hochofen-Verhüttungs- und Walzwerk der ganzen Erde steht. Und das ist erst die erste Stufe. Vier weitere sollen noch dahin gebaut werden. Nein, Volksgenossen, so ist es nun doch auch nicht, dass wir nicht mehr wissen, was wir wollen und was wir haben. Wenn heute Deutschland seine Kohle stoppen würde, dann gibt es verschiedene Länder, die dann nicht mehr weiterarbeiten können. England ist nicht mehr in der Lage, seine Kohle zu exportieren. Wir aber sind in der Lage, unsere Betriebe bis zum Äußersten zu versehen und darüber hinaus noch im genügend Maße die Kohle zu exportieren, die wir exportieren müssen, um andere Dinge hereinzubekommen. In dem Augenblick, als die Kohlenfrage bei uns anfing, prekär zu werden, weil ungeheure Anforderungen an die Kohle gestellt werden müssen, in dem Augenblick, gerade im richtigen Moment, haben wir die notwendige Verstärkung bekommen im ostoberschlesischen Gebiet. Die fetten Gruben, die damals die Polen den Tschechen abgenommen haben, sind auch wieder hier. Jedenfalls, wir haben, das möchte ich noch mal betonen, auf diesem Gebiet genug Kohle und Eisen. Und das ist das Entscheidende. Was sonst noch der polnische Raum uns an guten Dingen bringen wird, das werden wir jetzt sorgfältig studieren. Und das eine wisst ihr ja, die Tatsache, dass der Pole vielleicht hier aus seinen Erdschätzen nur 10% ausgenutzt hat, die Tatsache besagt gar nichts. Wenn wir erst kommen, wo der 10% ausgenutzt hat, dann werden wir bald 100% ausnutzen. Ich erinnere nur an die Erdölfelder, die im Galizischen liegen. Ich erinnere an die Kornkammern, die in der Provinz Posen und ebenfalls in Galizien liegen. Ich erinnere an das ganz gewaltige ostoberschlesische Industriegebiet, das ja nur von Deutschen einmal aufgebaut wurde. Auch das wollen wir hier feststellen. Also all das haben wir bereits in der Tasche. Mehr kommt noch hinzu, und das liegt außerdem ziemlich weit weg von den Flugzeugen unserer Gegner. Man kann also nun nicht sagen, dass wir durch den polnischen Feldzug, wie Sie reden, sind wir weiter in unserer Wirtschaftskraft geschwächt worden. Nein, meine Herren, wir sind unendlich gestärkt worden. Unendlich gestärkt worden, denn wir haben das wiedergeholt, was einmal deutscher Fleiß da drüben aufgebaut hat. Trotzdem aber ist es selbstverständlich, dass es andere Dinge gibt, die wir nicht haben oder nur schwer bekommen. Deshalb ist sparsamster Einsatz aller Dinge notwendig. Und die Dinge dürfen nur dort verwendet werden, wo sie wirklich wichtig und entscheidend sind. Das ist die Voraussetzung. Und hier muss nun alles mithelfen. Vor allen Dingen appelliere ich noch einmal an unsere Erfinder. Wenn ich dran denke und man liest nach die Bücher, die Schriften, die Denkschriften, die Vorschläge, die seinerzeit im Weltkriege im Lauf der Jahre gemacht wurden, auf technischer und materieller Seite, so muss man ja nur staunen, in welch einer Lage wir 18 waren. Es ist unvorstellbar, dass eine verbrecherische Regierung hier die Waffen streckte. Die Produktion Deutschlands damals war eine geradezu ungeheuerliche, die im Lauf dieser Kriegsjahre aufgebaut worden ist. Und das war damals. Wenn wir aber jetzt erst heute nehmen, wo die Verhältnisse ganz anders sind, wenn man sagt, ein jahrelanger Krieg macht uns schwächer, nein, die These müsst ihr nun schon mir glauben, ich rede euch hier wirklich nichts vor, um hier falsche Voraussetzungen und Vorstellungen zu schaffen. Es ist ja ganz logisch, das, was wir im Vierjahresplan begonnen haben, kommt ja jetzt erst zur Wirkung. Im Jahr 40 geben die ersten Fabriken und Hydrierwerke ordentlich Benzin. Im Jahr 41 kommen die nächsten. Ihr wisst, dass das ja alles jetzt aufgebaut worden ist. Im Gegenteil, mit jedem Jahre werden wir stärker und widerstandsfähiger, weil da ja die Ernte von dem kommt, was wir jetzt in diesen Jahren gesät haben. Und wenn wir jetzt erst diese ganze gigantische Zusammenfassung machen, wenn wir alles beseitigen, was nicht notwendig ist, wenn wir nur eisern erfüllt sind von dem einen Willen, das zu gestalten, was uns jetzt lebenswichtig ist. Ja, du mein Gott, das ist doch selbstverständlich, so wie es auch im Weltkrieg war. Wir waren ja 18 viel stärker gerüstet wie 14. Nur hat das diese Regierung nicht kapiert und nicht gewusst, das dem Volke klar zu machen und das Volk zu halten und damit diesen schmählichen Frieden zu vermeiden. Das wird ja nun nicht mehr geschehen, sondern wir werden jetzt, wie ich vorhin schon sagte, all die Kraft anspannen, um das noch weiter auszubauen. Ich könnte euch hier geradezu den Plan aufstellen. Ich tue es nicht, weil es ja nicht geradezu unsere Gegner so genau zu wissen brauchen. In welchem Ausmaße Monat für Monat jetzt die Erzeugung auf dem und dem und dem Gebiet, Buna, Trier und so weiter wächst. Und was hier noch nicht geschehen ist, was man noch nicht so machen konnte, weil im Frieden war und weil man hier auf viele andere Bedürfnisse mit Recht auch Rücksicht hat nehmen müssen, auf Konsumgüter etc. Da stellen wir jetzt alles zurück und jetzt geht's nur auf diesen Sektor und jetzt geht's erst richtig los und das werden wir erleben. Wenn wir bisher so und so viel Hunderte von Flugzeugen im Monat machen, dann werden wir im nächsten Jahr erheblich mehr machen und im übernächsten Jahr noch viel mehr wie im vergangenen. Das kann ich also bestimmt nicht nur dem deutschen Volk, sondern vor allen Dingen auch England versprechen, dass ich das halten werde. Nun werden Sie kommen mit Ihrem berühmten Angriff auf unsere Ersatzstoffe. Ich möchte nun mein deutsches Volk bitten, das, was wir deutschen Werkstoff und Ersatzstoff nennen, nicht zu vergleichen mit dem, was wir einst im Weltkrieg Ersatzstoff genannt haben. Aber ich will auch nicht beschönigen. Es werden sicher viele Dinge dabei sein, die nicht so gut sind, noch nicht so gut sind, wie der Stoff, den wir ersetzen wollen. Dazu braucht es vielleicht noch größere Erfahrungen, noch größeren Gebrauch und so weiter. Es ist möglich, dass ein Anzug aus Zellstoff, besonders wenn wir jetzt Zellstoff auch aus Kartoffelkraut machen, vielleicht zunächst nicht so haltbar ist. Er wird immer noch haltbarer sein wie der Papieranzug von 18, aber immerhin. Ich will nur ganz offen das aussprechen. Aber ist denn das Entscheidende, Volksgenossen? Ist das jetzt das Entscheidende? Kommt es darauf an? Nein. Jetzt kommt es auf das Leben unseres Volkes an. Und das ist ganz gleichgültig. Und wenn es gar nicht anders geht, laufen wir wieder in Badehosen rum. Aber unsere Pflicht tun wir. Also bitte lasst euch das nicht vermiesen. Es ist ganz klar, wenn jetzt die Kriegsseife kommt, die ist nicht so gut wie die Friedensseife. Dafür haben wir auch Krieg. Und wir haben nicht Frieden, das muss man verstehen. Auch das ist nicht entscheidend. Bleiben unsere Hände ein bisschen dreckiger. Auch das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist nur, ob wir auf die Knie gezwungen werden, weil wir schlechtere Seife bekommen oder weil wir bessere Seife nicht haben oder nicht. Das allein ist entscheidend. Ich muss geradezu lachen, wenn ich jetzt lese, was Sie da in Ihrer englischen Presse schon alles anführen. Dass also unsere Schokolade jetzt keinen schwarzen Überguss hat, sondern nur aus Zucker gemacht ist. Ja, du meine Güte. Also, herzlichen Glückwunsch. Dabei aber noch eins. Man lese sich aber jetzt mal durch, was eng. Von Übersee. Es blockierte aber nicht nur der Engländer uns im Westen, sondern es blockierte uns der Russe im russischen Krieg im Osten. Im Südosten hatten wir auch Feinde, die den Blockadering vollzogen. Im Süden hatten wir Italien als Feind Blockadering, Japan auf der Übersee als Feind. Also, wir waren völlig eingeschlossen. Und nicht der geringste Ausgang war vorhanden, außer ab und zu, dass ein besonders gutes U-Boot zunächst mal untertauchte und noch ein bisschen was von Amerika reinholte, bis auch das in den Krieg ging. Und dann war die Blockade eine totale. Das war sehr unangenehm. Und dazu waren wir nicht vorbereitet im Inneren dagegen. Heute nun sind wir erstens vorbereitet, dazu haben Sie ja viel zu viel von Ihrer Blockade immer erzählt. Aber zweitens, wie sieht denn nun der Blockadering aus? Meine Volksgenossen, die Blockade, die ist verdammt dünn. Die geht von Basel bis Dänemark aus. Im Norden können Sie uns nicht blockieren. Im Osten können Sie uns nicht nur nicht blockieren, sondern da haben wir gerade günstige Abschlüsse getroffen, dass wir besonders viel herüberbekommen. Und wenn Sie schon der Meinung sind, dass wir keine Rohstoffe haben, dass Russland keine hat, können Sie nun mit bestem Willen nicht behaupten. Und dass hier die Verständigung wirklich eine richtige und tiefgehende ist, das wisst ihr. Und Hier mag jeder nun seine eigene Sache machen. Wir machen unseren Nationalsozialismus, die meint dann ihren Bolschewismus, da wollen wir uns nicht berühren. Im Übrigen sind wir zwei Völker, die zueinander Frieden haben wollen, den Frieden jetzt festgelegt haben, den Frieden halten werden. Und beide Völker sind vor allen Dingen nicht mehr so dumm, sich für Englands Rechnung gegeneinander die Köpfe einzuhalten. Sollte aber uns Russland nicht genügend mit seinen Rohstoffen nicht genügend beliefern können. Ich habe schon gesagt, dass wir ja Polen mittlerweile dann auch haben. So ist ja der Südostraum. Auch auf dem Südostraum gibt es heute nicht mehr genug Dumme, die sich für England schlagen. Das ist ja überhaupt der Unterschied. England hat vergessen, dass die Welt durch den Weltkrieg etwas klüger geworden ist. Von Lauf. Wir wollen ihnen ja nichts wegnehmen. Wir haben ja auch gar keine. Was wollen wir denn von den Franzosen? Wir haben ihnen die Grenze ein für allemal garantiert. Wenn der Franzose natürlich absolut glaubt, sich bis zum letzten Franzosen für England schlagen zu müssen, ist das seine Sache, aber nicht die unsere. Verteidigen werden wir uns, darauf könnt ihr euch verlassen. Aber angreifen, warum denn? Wir haben ja gar nichts da zu suchen. Dort, wo wir angreifen mussten, haben wir angegriffen. Und zwar so wie noch nie. Hinzu kommt, dass die übrigen Staaten ihre Neutralität in ganz klarer, fester Form erklärt haben und dass England diese Neutralität seinerseits ja anerkannt hat. Ob es natürlich sein Wort hält, das wissen wir nicht. Aber sie behaupten ja immer, dass das ihr Fundament ihrer Politik wäre. Nun, wir werden sehen. In der Luft haben sie jedenfalls zunächst mal diese Neutralität nicht geachtet. Sie haben sogar Bomben, die sie eigentlich bei uns schmeißen wollten, beim anderen abgeladen. Peinliches Missgeschick. Aber immerhin besser passiert englischen Fliegern wie unseren. Also, die Rohstoffe, die wir brauchen, sind gesichert. Und jetzt kommt es nur auf das Dritte an. Die Produktionswerkstätten haben wir, soweit wir sie nicht haben, werden sie geschaffen durch Umstellung, durch Erweiterung, durch Neubauten. Die Rohstoffe dafür sind vorhanden, werden ausgebeutet, werden herangeschafft. Jetzt kommt es auf den Einsatz an, und zwar auf den Einsatz der arbeitenden Front. Und hier muss das ganze Volk aufstehen und das ganze Volk sich jetzt einsetzen. Es gibt jetzt nicht mehr nur einen Mobbefehl für den Soldaten zwischen dem und dem Jahrgang, sondern heute gibt es einen Mobbefehl für jeden Deutschen. Sobald er 16 Jahre geworden ist, Mädchen wie Junge, jeder steht von diesem Augenblick ab im Dienst der Reichsverteidigung. Ob als Mutter in der Erziehung der Kinder, ob als Arbeiter am Schraubstock, ob als Mann draußen am Maschinengewehr, das ist gleichgültig. Oder ob ich die Jugend ansetze, dies oder jenes zu tun. Jeder steht hier im Dienste, über uns steht das Reich. Und das Reich, das wird erhalten werden. Die Jugend rufe ich ebenso auf. Wird sich mit Leidenschaft, das weiß ich, und heiliger Begeisterung in den Dienst der Sache stellen. Ein besonderes Wort aber möchte ich den Frauen sagen. Wenn Krieg ist, so liegt auf den Frauen der schwerste Teil des Krieges. Sie sind die stillen Dulderinnen. Sie tragen das Schwerste, denn ihre Männer und ihre Söhne stehen draußen und sie bangen im Herzen um sie. Das ist das Schwerste, was ein Mensch überhaupt zu ertragen hat. Wir wissen, dass die deutsche Frau auch diesmal wieder den allerschwersten Teil des Krieges zu tragen hat. Wir wissen aber auch, dass die deutsche Frau weiß, worum es geht und dass, wenn auch schweren und bluten Herzens, auch sie bereit ist, das Opfer, das unbedingt notwendig ist, auch unbedingt zu bringen. Dass ihr dafür nicht nur der Dank und die Hochachtung der ganzen Nation sicher ist, das muss sie verstehen. Und was hier von uns getan werden kann, um gerade diesen Frauen die Lage zu erleichtern, wird ebenfalls geschehen. Die Mädchen aber sollen verstehen, dass auch sie nun der Ernst der Stunde appelliert. Und in Zeiten, wo die Nation im Kampf um Sein und Nichtsein steht, hört das Vergnügen auf. Es tritt dann auch an Sie der Ernst heran, der Ernst des Berufes einerseits, dass Sie dorthin eilen, wo Sie irgendwie einen waffenfähigen Mann ersetzen können, oder dass Sie dorthin eilen, wo von allen Zeiten her die Frau schon immer die beste Arbeit getan hat in der Pflege der Verwundeten und Kranken. Sie soll aber auch vor allem die Mütter unterstützen und die Frauen, die heute draußen auf dem Lande den schweren Dienst tun müssen. Der Mann ist eingezogen, der Knecht ist weg, das Pferd ist beschlagnahmt und trotzdem soll die Arbeit weitergestaltet werden. Sie liegt allein auf den Schultern der Bauersfrau. Hier rufe ich nun die deutsche weibliche Jugend auf, die Mädchen einzutreten und zu helfen, die Frauen und Mütter zu unterstützen und immer daran zu denken, dass die Frau, die die meisten Kinder hat, dem Vaterland auch das meiste gibt. So rufe ich sie alle auf, Mann für Mann, Frau für Frau, Junge und Mädel. Wenn man den Krieg uns aufzwingen will, gut, dann werden wir uns verteidigen. Dann muss aber jeder wissen, dass es nun in Zukunft die Lüge vorbei ist, als ob der Krieg nur gegen eine Klasse oder Kaste geführt wird. Das haben wir erlebt. Nein, Volksgenossen, entweder lebt Deutschland und damit alle, oder er stirbt, und damit stirbt jeder gleichgültig, wo er steht, wie viel er besitzt oder welches Geschlecht es ist. Das ist dann gleichgültig. Man kann nie mehr uns weismachen, dass es hier nur darum geht, eine Schicht zu beseitigen, sondern es geht hier darum, den Kampf gegen das ganze Volk aufzunehmen. Und hier verlange ich nun das eine von allen, die in der Heimat bleiben. So wie die Front steht, eisern und pflichtbewusst, so steht auch die Heimat diesmal. Sie lässt sich nicht mehr von der Front beschämen. Sie stärkt der Front das Rückgrat, statt es ihr wieder zu brechen. Denn die Front muss stehen und wissen, hinter ihr steht eine Heimat, bereit alles zu geben, was sie nur zu geben vermag, um draußen dem Kämpfer die furchtbare Arbeit vor dem Feind und vor dem Tode zu erleichtern. Und so gibt es zwei Soldaten heute, den Soldaten an der Waffe und den Soldaten an der Maschine. Ihr alle seid Frontkämpfer. Nur der Platz, wo der Führer euch hinstellt, ist verschieden. Die Pflicht und die Verantwortung aber bleibt die gleiche. Und jeder muss wissen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Glaube doch keiner mehr, dass er sich ausnehmen kann. Wer da glaubt, dass er sich ausnehmen kann, beiseite stehen kann, als ob ihn die Dinge nichts angehen, der wird bald erkennen müssen, wie das Volk ihn nicht mehr kennen wird, wie man ihn nicht mehr haben will. Wir sind jetzt eine verschworene Gemeinschaft, das hat der Führer gesagt. Und wer hier nicht unter uns in dieser verschworenen Gemeinschaft stehen will, der mag hinausgehen, der mag die Lumpen verstärken, die jetzt in deutscher Sprache die Flugzettel des englischen Feindes verfassen. Wir können uns nur glücklich schätzen, wenn all das, was Verrat und Gemeinheit im Herzen trägt, sich beim Feinde zusammenfindet. Wenn heute die Flugblätter, die englische Flugzeuge abwerfen, ein solch verhältnismäßig reines Deutsch repräsentieren, dann ist das ein Zeichen, dass das nicht ein Engländer geschrieben hat, sondern das ist der Jude drüben, das ist der Herr Treveranus, der Herr Frühling und wie die Gesellschaft heißt, die heute beim Feinde steht, um Deutschland zu vernichten, indem sie dem deutschen Volke vorspielen, es ginge nur gegen Hitler und nur gegen den Nationalsozialismus. Die sind ausgestoßen aus unserer Gemeinschaft und zu ihnen mögen die sich finden, die jetzt nicht ihren Mann stellen wollen. Seite an Seite mit dem ganzen Volk. Und das hat der Führer ja ausgesprochen und ich spreche das auch nochmal aus und ihr kennt mich nicht zur Schikane und nicht, weil ich jemand quälen will. Aber wer sich hier versündigt am Frontgedanken, der muss zerbrechen. Es ist besser, der Einzelne bricht, als dass die Front zu brechen beginnt. Ihr versteht, dass ich unendlich glücklich bin, dass der Führer mir wieder diesen verantwortungsvollen Auftrag gegeben hat, die Front nicht nur meine stolze und kühne Luftwaffe führen zu dürfen, sondern auch die Front in der Heimat und damit vielleicht den entscheidendsten Teil zusammenzuführen und zusammenzuschweißen und in die richtigen Formationen einzustellen. Dieser Ministerrat, der für die Reichsverteidigung gebildet ist, er ist das Gremium, in dem schließlich all die Dinge gemacht werden müssen, die notwendig sind, um die höchste Kraft der Verteidigung herauszuholen. Ich habe als meine Repräsentanten in den Provinzen die Reichsverteidigungskommissare ernannt. Es sind alles durchwegs alte Parteigenossen. Die wissen, was ihre Pflicht ist und die wissen, worauf es ankommt. Die engste Zusammenarbeit ist jetzt notwendig. Ihr müsst doch verstehen, dass es notwendig ist, eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen zu erlassen. Auch das, meine Volksgenossen, mache ich nicht zum Spaß. Ich bin kein Bürokrat und bin's nie gewesen. Aber es ist jetzt notwendig. Und hierbei muss ich oft schwere Pflichten dem Einzelnen auferlegen. Aber ihr müsst immer überzeugt sein, bevor ich irgendetwas unterschreibe, überlege ich es mir ganz tief und eingehend. Erstens, ob es wirklich notwendig ist. Zweitens, ob es so notwendig ist. Und drittens, ob ich irgendwas tun kann, um es etwas zu erleichtern. Ihr müsst aber auch noch ein zweites verstehen. Es kann nicht alles vom ersten Tage ab wunderbar sein. Das muss ich einspielen. Die Menschen sind nervös. Da seht ihr ja, wie oft hier diese Sirene tutet, ohne dass überhaupt ein Flugzeug da ist. Das ist nur immer so gewesen in einem Krieg, dass man am Anfang nervös ist. Also das kann ich nicht helfen. Ich bin auch überzeugt, dass meine Luftschutzwarte die beste Absicht hatten, aber dass sie natürlich auch etwas nervös waren. Und ich wiederhole nochmal, ihr Luftschutzwarte und alle, die im Luftschutz steht, ihr seid dazu da, eure Pflicht zu tun, das Volk vor den Nachwirkungen und Einwirkungen möglich zu schützen, aber ihr seid keine Feldwebel, das Volk zu drillen. Das seid ihr nicht. Sondern ihr habt hier voranzugehen in der Hilfsbereitschaft und ihr habt nicht einen anzuschnauzen, sondern ihr habt ihm klar zu machen, warum er jetzt in den Keller gehen muss. Es ist ganz klar, das sagte ich eben schon, es werden jetzt des Öfteren noch Nachtwarnungen kommen. Ich bin heute Nacht auch aufgestanden. Ich weiß ganz genau, es ist gar kein Flieger da gewesen. Aber es ist ganz selbstverständlich, die Leute sind jetzt noch etwas ungewohnt. Sie sollen nun hören, die Nacht ist still. Ganz fern am Horizont braust nur so ein vereinzelter Motorradfahrer. Und jetzt plötzlich klingt das, kann man leicht, ich habe es auch schon verwechselt, wie ein Flugzeug in großer Höhe. Und der Mann nun, eingedenk seiner Pflicht, tutet sofort mit der Sirene los und dann geht's los, dann tuten sie alle natürlich mit. Aber das wird sich mit der Zeit einlaufen und man wird mit der Zeit nur dann die Sirene heulen lassen, wenn wirklich Flieger da sind. Und so ist das auch mit... wir dafür sorgen, dass so viel wie geschehen kann, geschieht. Ihr müsst dabei bedenken, dass selbstverständlich auch sehr viel für Konserven angelegt werden müssen, fürs Feld draußen. Und eins darf ich euch auch versichern, wenn ihr mal die Statistiken vergleicht, so ist festzustellen, dass heute der Einzelne sehr viel mehr pro Kopf Fleisch und Fett isst wie vor dem Weltkrieg, also wie 1910, 12. Nun müssen wir uns eben wieder daran gewöhnen, etwas weniger zu essen. Wenn wir weniger essen, brauchen wir weniger Stoff, wären wir nicht so dick. So ist eins das andere. Die Hauptsache ist, gewisse Menschen müssen ein bestimmtes Quantum haben. Wenn ein Bergarbeiter oder ein Rüstungsarbeiter schwer arbeitet, dann muss er mehr Kalorien bekommen, so nennt man das Zeugs, wie ein anderer, der nicht so viel zu tun hat. Und das jetzt richtig zu organisieren, dass die, die schwer arbeiten, auch gut zu futtern kriegen, das ist die entscheidende Sache dabei. Und das werden wir machen. Der eine, der nichts zu tun hat, der braucht kein Fett. Der andere, der viel zu tun hat, der braucht wieder mehr Fett. Der muss das nun kriegen. Ebenso mit der Milch. Milch brauchen in erster Linie Kinder und kinderreiche Mütter. Also die müssen das bekommen. Die müssen hier besser gestellt werden wie ein Junggeselle, der sowieso keine Milch trinkt. Aber das Komische ist, wenn einer bis heute die Milch geradezu verachtet hat und sagt, ich werde doch keine Milch, ich trinke eine Molle, aber keine Milch. Sobald aber die Milch nun rationiert wird, denkt er auf einmal, auch er muss Milch trinken. Wenn bisher einer Eier nicht gemocht hat und die Eier werden rationiert, auf einmal hat er das Bedürfnis, Eier zu essen. Also auch das ist eine psychologische Erscheinung, die kennen wir ja nun nach gerade. Das geht vorüber. Der schimpft dann, dass er keine Eier bekommen hat, erinnert sich gar nicht daran, dass er bisher überhaupt keine gegessen hat. Und nachher ist es wieder in Reih und Glied. Ich möchte also vor allen Dingen auch eins vermeiden. Ich überlege mir gerade mit meinen Mitarbeitern, dass wir unnötig Schlange stehen vermeiden, dass wir hier irgendwie einen richtigen Ablauf finden, dass jeder sein richtiges Quantum, was ihm zusteht, bekommt und vielleicht in den Zeiten verschieden bekommt, sodass dieses lange Anstehen der Frau nicht notwendig ist und so weiter. Ich möchte aber auch meine Ermahnung sehr an die Herrn Fleischer und anderen Geschäftsinhaber erinnern, dass sie sehr freundlich in dieser Zeit sind und nicht glauben, dass sie jetzt dick auf den Kopf haben. Jedenfalls wollte ich euch alles in allem das eine sagen. Ich werde wirklich alles tun und überlegen, wie wir es am besten machen. Ich werde auch Ratschläge hier berücksichtigen. Aber ihr müsst verstehen, es dauert etwas, es muss sich einlaufen, es müssen die Vorratssachen so verschoben werden, wie sie richtig sind, wo Massenansammlungen sind. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir eben die Westgebiete haben räumen müssen. Dort war es notwendig, weil sie mitten im Westwall in der Front lagen. Woanders sind diese Räumungen nicht notwendig. Ich erachte es nicht notwendig, dass wir zum Beispiel Berlin räumen. Wenn es soweit sein würde, würde ich es euch sagen. Aber ich verstehe schon, dass die Engländer London räumen. Da habe ich Verständnis für. Aber wenn die Engländer die Zahl der Kanonen kennen würden, die um Berlin stehen, dann werden die wieder Verständnis haben, dass ich Berlin nicht räume. Es ist also das alles eine Organisationsfrage, die wir besser und besser mit der Zeit lösen werden. Aber ein paar grundsätzliche Dinge möchte ich doch noch betonen. Ich muss mit Freude feststellen, dass die breite Masse des deutschen Volkes diesmal die richtige Würde, den richtigen Ernst verstanden hat und dass es nur einige wenige waren, die sich auf das Hamstern verlegten. Im Übrigen, gerade wenn es einige wenige sind, so kennt man die. Und ich betrachte jeden Hamsterer nur als einen weiteren Vorratsraum für mich, als weiter nichts. Wenn es notwendig ist, werde ich an diesen Vorratsraum ebenso herangehen wie an andere Vorratsräume. Vor allem aber eins, meine Volksgenossen, das muss jetzt als ein eisernes Gesetz über uns stehen. Es ist Verbrechen, wer aus der Not des Krieges und des Volkes privaten Nutzen zieht. Verdienen wird jetzt weder groß noch klein geschrieben. Jetzt heißt es die Pflicht tun und nicht verdienen. Der Begriff des Kriegsschiebers, des Weltkrieges, wird in Deutschland nicht wieder auferstehen, so wahr ich hier vor euch stehe. Wenn alle opfern müssen, darf kein einzelner Nutznießer dieser Opfer sein. Und wenn ich hier harte Maßnahmen habe treffen müssen, so habe ich sie getroffen für das Reich, für die Gesamtheit des Volkes, aber nicht für Einzelne oder einen Einzelnen. Das muss jeder wissen, Und wer das nicht begreift, ob im Kleinen oder im Großen, der stellt sich aus der Volksgemeinschaft. Und dieser Typ des Kriegsschiebers, die wird schon deshalb nicht mehr so zahlreich sein, weil wir ja die Rasse, die dieses Hauptkontingent gestellt hat, nicht mehr so zahlreich bei uns vertreten haben. Und vor allen Dingen nicht mehr in den Stellungen, in denen sie im Weltkrieg gesessen haben. Die Zeiten, wo der Jude im Kriegsamt gesessen hat, die sind vorbei. Der sitzt heute im Konzentrationslager, sonst nirgends. Wir haben den Krieg, den letzten, mitgemacht. Und ich habe ihn auch mit wachen Augen mitgemacht. Glauben Sie mir, ich habe vieles gesehen und ich habe mir geschworen, sollte noch jemals so etwas kommen und sollte ich jemals irgendwo was zu sagen haben, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Und dazu gehört noch eine Sache und die will ich euch heute nennen. Das deutsche Volk muss immer wissen, worum es geht. Es wäre falsch, dem deutschen Volk etwas zu verheimlichen, auch Schweres und auch Nachteiliges. Rückschläge können kommen. Warum nicht? Aber das deutsche Volk, glaube ich, ist stark genug, sie mit der Führung zu ertragen. Wir brauchen sie nicht dem Volke zu verheimlichen. Es ist besser, man sagt dem Volke stets die Wahrheit, worum es geht. Man lässt das Volk genauso Anteil nehmen an Siegen wie an Niederlagen, damit jeder Einzelne weiß und seine Kraft dementsprechend anspannen kann. Denn das deutsche Volk ist heute geschlossen, bereit zu kämpfen und damit auch hat es den Anspruch auf vollstes Vertrauen. Ich sage euch noch einmal, ich werde vielleicht Dinge tun, die ihr schwer empfindet, weil ich sie tun muss. Aber ich werde euch nie ein X für ein U vormachen. Ich werde euch stets die Wahrheit sagen, hart und nüchtern, wie sie ist. Das Günstige wie das Nachteilige. Damit ihr selbst Bescheid wisst, und wisst, was ihr zu tun habt und wie ihr euch zu verhalten habt. Und das ist umso notwendiger, als dieser Kampf ja nur dann gewonnen werden kann, wenn wir nun im wahrsten Sinne des Wortes eine Volksgemeinschaft bilden. Wenn ich rückblickend überschaue, was in diesen Jahren seit der Machtergreifung alles Großes und Wunderbares geschehen ist, und wenn ich dann vor allen Dingen die Erstärkung der deutschen Wehrkraft und die Herrlichkeit des Reiches sehe, so sind das wunderbare Dinge. Aber über allem hinweg erscheint mir doch eins als das Größte und Gewaltigste, was erreicht worden ist. Und das Unsterblichste aller großen Verdienste unseres Führers. Und das ist die Schaffung der Volksgemeinschaft. Wir klaffen nicht mehr in Parteien auseinander. Uns trennen nicht mehr Kasten und Klassen. Uns eint nur noch eins, der Begriff des Volkes. Und das ist etwas Wunderbares. Und das muss ich jetzt im Ernst erproben, so wie es sich bisher im Frieden als freudige Sache gezeigt hat. Und wenn bisher die Volksgemeinschaft besonders bei Festen zum Ausdruck kam, wie Parteitag und so weiter, zur Erscheinung trat, so muss jetzt diese Volksgemeinschaft im tiefen Ernst des Kampfes und Krieges erst recht zum Ausdruck kommen. Diese Volksgemeinschaft muss durchglüht sein, von dem Willen, unter keinen Umständen zu wanken und zu weichen und unter gar keinen Umständen diese Gemeinschaft sprengen zu lassen. Selbstverständlich schon gar nicht durch den Feind. Ich muss schon sagen, wie wenig kennt denn der Gegner uns? Glaubt er wirklich, dass diese lächerlichen Flugblätter einen einzigen anständigen Deutschen bewegen können, auch nur für eine Minute nicht seine Pflicht zu tun? Es ist geradezu absurd. Sie bilden sich doch sonst so ein, sie kennen alle Völker überhaupt nicht. Wahrscheinlich nur ihre Unterworfenen. Deutschland kennen sie nicht. Und wenn jetzt die feindliche Propaganda auf uns hereinprasselt, ja, Volksgenossen, glaubt mir, wenn diese Sache mit dem Nicht-Abhören ausländischer Sender so unter Strafe gestellt worden ist, dann nicht so sehr, weil wir die Propaganda fürchten, sondern weil jeder Einzelne begreifen muss, dass es in diesen Monaten und in dieser Zeit des Krieges ist es ehrlos, wenn man das Geschwätz dieser Leute anhört, die erstens mal miserabel lügen und zweitens sind das ja nur Schimpfgeraden und gemeine Beschimpfung unseres Führers. Das muss unter uns als ehrlos gelten, wer absichtlich solche Sachen anhört. Und darum fürchte ich auch die feindliche Propaganda sonst nicht. Denn was wollen Sie denn? Sie ist ja auch nicht neu, vor allen Dingen. Sie können ja nur immer dasselbe sagen, was Sie damals gesagt haben. Damals der Kaiser gewesen, heute ist Adolf Hitler. Sonst ist aber kein Unterschied weiter drin. Zeigt wieder das Volk, gegen das Volk wollen wir keinen Krieg führen. Tja, ich muss aber wieder sagen, wenn Sie Bomben schmeißen, wen trifft es denn dann eigentlich? Trifft doch immer welche vom Volk, oder sind die, die von der Bombe in dem Moment gerade getroffen werden, sind vielleicht in dem Augenblick vom Feind als Nazi betrachtet und die daneben stehen und nicht getroffen werden als deutsches Volk. Ich weiß es nicht, wie er sich das vorstellt. Vor allen Dingen will ich dafür sorgen, dass er keine schmeißen kann. Das ist noch viel wichtiger dabei. Ich muss nur staunen über diese Art der Propaganda. Damit bin ich also auf dem innerpolitischen Kriegsschauplatz. Und wie gesagt, auf diesem Gebiet uns zu schlagen, solange das Volk einig ist, solange die Partei ihre Hauptaufgabe sieht, das Volk zu führen und dem Volk die Kraft zu geben, solange wieder jetzt die alten Parteigenossen wissen, worauf es ankommt, dass sie wieder aufgerufen werden, vorauszugehen in der Pflichterfüllung, wie in den Zeiten der Kampfjahre. Solange vor allen Dingen unser Führer vor uns steht, ja, wollen die Propaganda machen gegen das deutsche Volk. Herr Chamberlain mag was von Regenschirmen verstehen. Von Propaganda gegen Deutschland versteht er bestimmt nichts. Nun wird in dieser Propaganda so häufig betont, unser Kriegsziel sei eben nicht das Kriegsziel von euch als deutschem Volk, sondern das Kriegsziel von uns als Führung, sei die ganze Welt zu erobern. Wir wollten selbstverständlich erst die armen Polen vollkommen zerschlagen. Und dann wollten wir die Ukraine nehmen und dann die Ungarn und die Rumänen und die Bulgaren und was weiß ich alles. Und dann selbstverständlich die Franzosen und die Engländer auch. Ich meine, das ist auch wieder so dumm, dass man sich eigentlich damit gar nicht auseinandersetzen darf. Wir sind nicht ausgezogen, um Polen zu erobern, sondern man darf nicht vergessen, das Kriegsziel von Deutschland ist gewesen, endlich an seiner Ostgrenze Ruhe zu schaffen und zu verhindern, dass deutsche Meuchlinge dort gemordet werden. Das ist das Kriegsziel. Zum Zweiten die wahnsinnigen Ungerechtigkeiten jenes Schandvertrages von Versailles zu beseitigen. Man lobt das polnische Volk in England. Wie kann Herr Chamberlain wagen, das zu tun? Und gleichzeitig weiß er doch, welche Scheußlichkeiten sich dieses Volk erlaubt hat. Nicht nur, dass die Morde Tag für Tag und Nacht für Nacht vor sich gingen, bis wir schließlich eingreifen mussten, wenn wir noch eine Großmacht bleiben wollten. Volksgenossen, wenn da 1,5 Millionen Menschen deutschen Blutes in höchster Not sind, von einem gemeinen Volk gepiesackt, gemeuchelt und gemordet, da sollen wir stillstehen, weil die Engländer es nicht so wollen. Nein, wir haben eine höhere Pflicht, als England zu gehorchen. Wir kennen keine Gouvernante. Wir wissen selbst, was wir zu tun haben, wenn die Pflicht des eigenen Blutes ruft. Und das ist unser Kriegsziel. Unser Kriegsziel ist kein anderes, wie diese deutschen Menschen endlich wieder zur Heimat zu holen. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die wir nur hart getragen haben. Jetzt aber, da unsere Waffen siegreich waren, sind sie undiskutabel. Wir haben das Industriegebiet dort aufgebaut. Die Polen haben es nur zerstört und versaut. Wir haben dort die Städte aufgebaut. Und wir haben eine Provinz im Osten, die zum Mutterland gehört, die wir uns nicht durch einen feindlichen Korridor weiter trennen lassen. Das sind unsere Kriegsziele gewesen. Aber auch nur deshalb, weil es in Güte nicht gegangen ist. Weil man eben nicht wollte, deshalb hat man das gemacht. Jetzt aber, wo diese furchtbaren Scheußlichkeiten passiert sind, was sagt denn das moralische England dazu, wenn der polnische Rundfunk verkündet und das Volk aufruft, die deutschen Soldaten mit Benzin zu begießen und anzuzünden? Das tut der offizielle Rundfunk. Oder wenn sich der offizielle Warschauer Rundfunk damit brüstete, dass er 31 Fallschirmspringer füsiliert hätte, Meine Volksgenossen, das sind nicht Fallschirmspringer gewesen. Die sind bis heute gar nicht eingesetzt gewesen. Das waren deutsche Flieger, die aus Luftnot abgesprungen sind und in jedem kultivierten Volk als Kriegsgefangene gelten. Man hat ihnen die Augen ausgestochen, die Schädel eingeschlagen, die Zungen ausgeschnitten. Das ist das Volk, Herr Chamberlain, das Sie heute ein würdiges Volk nennen. Sie sollten sich schämen, von Moral zu sprechen. Schicken Sie doch, das sind ausländische Journalisten gewesen, nicht Deutsche, Herr Chamberlain. Amerikaner, Schweden, Holländer, Dänen, die diese Mordnacht in Bromberg festgestellt haben, die die eingeschlagenen Schädel, die ausgestochenen Augen gesehen haben. Das ist nicht deutsche Propaganda, Herr Chamberlain. Das sind Ausländer. Lassen Sie kommen. Lassen Sie sich die Fotografien zeigen. Und was reden Sie dann noch davon? Ihr Volk hat oder Ihr Rundfunk hat Beiklatsch geschlagen, als der Polnische verkündete, dass die 31 Fallschirmspringer fusilliert worden sind. Was hat aber, was frage ich, Herr Chamberlain, hat Deutschland gemacht, als jener deutsche Flieger über der Doggerbank vor wenigen Tagen den Engländer abgeschossen hat und dieser Engländer schwer verwundet in der See trieb, ist er daneben gelandet, hat ihn gerettet und nach Hause ins Lazarett gebracht. Das ist deutscher Fliegergeist, Herr Chamberlain. Und das wird Ihnen ja Ihr englischer Landsmann bestätigen können. Und ebenso werden Ihnen die 4 oder 5 Offiziere, die heute Nacht aus dem Propagandaflugzeug haben abspringen müssen mit Fallschirm, und die jetzt hier bei uns sind, die werden Ihnen auch bestätigen, dass wir sie nicht füsilieren, obwohl sie auch mit Fallschirm abgesprungen sind, sondern dass sie wie Menschen behandelt werden. Das werden Sie Ihnen bestätigen, Herr Chamberlain. Aber was Ihre polnischen Freunde da drüben tun, dafür haben sie keine Worte der Verdammnis, sondern dafür haben sie nur Worte des Lobes. Ich richte also an Sie die Frage, Herr Chamberlain. Was sagen Sie zu jener Bartholomäusnacht in Bromberg? Was antworten Sie zur Fusillierung der 31 deutschen Flieger? Was haben Sie zu antworten zu den ausgestochenen Augen, eingeschlagenen Schädeln, herausgeschnittenen Zungen deutscher Flieger, die notlanden mussten? Was haben Sie, Herr Chamberlain, dazu zu sagen? Das möchte ich in Ihrer nächsten Unterhausrede und in Ihrem nächsten Flugblatt lesen. Sonst interessiert mich Ihr Flugblatt einen Dreck. Friedenswillen, Herr Chamberlain, den Sie anzweifeln. Auch hierzu kann ich Ihnen sagen, der Wille zum Friede ist im deutschen Volk groß und tief. Und er ist vor allen Dingen am größten und am tiefsten in der Seele des Führers. Ich habe das unsagbare Glück gehabt, in den letzten Wochen und Stunden ununterbrochen neben dem Führer zu stehen. Ich kenne sein Ringen mit der Verantwortung. Ich weiß, wie schwer es ihm war, das Letzte zu verlangen von seinem Volk. Ich weiß, was er alles getan hätte um des Friedens willen. Alles, nur das nicht, was das Volk ihm nicht erlauben wird und was der Führer niemals tun würde, die Ehre preiszugeben. Ich habe das erlebt. Es ist wirklich nicht leicht gewesen. Wir sind bis zum Äußersten gegangen. In einem Augenblick, wo drüben schon helle Aufruhr gegen alles Deutsche war, haben wir noch Vorschläge gemacht. Und wenn Sie jetzt sagen, die hätten Sie nicht bekommen, so ist das ja nicht wahr. Ich kann es ja bezeugen, wann Herr Lipski indirekt und wann er direkt diese Sachen bekommen hat. Indirekt hat er es gewusst und weil er es wusste, hat er sie direkt nicht abgeholt. So ist das Theater geschoben worden. Sie sind ihm durch einen Neutralen, den ich persönlich kenne, vorgelegt worden. Er hat sie Punkt für Punkt gekannt, der Herr. Aber Polen hat nicht dran gedacht, im Hinblick auf die englische Hilfe. Was ihnen die englische Hilfe jetzt geben kann, das erleben sie ja momentan. Nein, wir haben den Krieg nicht gewollt und wollen ihn auch heute nicht. Wir wollen vor allen Dingen den Krieg nicht gegen Völker, von denen wir ja gar nichts wollen. Wir wollen von Frankreich nichts. Wir haben Frankreich seine Grenze für alle Zeiten garantiert. Wenn Herr Daladier das nicht glaubt, dann ist das eben seine Sache. Mehr können wir ja schließlich nicht tun. Wir wollen keine Franzosen wieder totschießen. Wir wollen ihnen nicht an unserem Westwall ein ungeheures Blutopfer zumuten. Wir wollen ja nicht erobern von ihnen und auch nicht von den Engländern. Es ist ja die englische Regierung, die hier wieder hineinhetzt. Das englische Schlagwort Franzosen, das müsst ihr euch merken. Wir kennen den Engländer, der erklärt hat, England wird bis zum letzten Franzosenkrieg führen. Bis zum letzten Franzosen, merkt euch das, nicht bis zum letzten Engländer. Wohl verstanden. Wir kennen diese Propaganda. Nein, wir wollen den Frieden und sind zu diesem Frieden stets bereit. Dieses ganze moralische Gefasel von Angriff und Gewalt und Nazi-Nation und so weiter müssen wir aber ablehnen. Das deutsche Volk ist immer für den Frieden gewesen. Der Führer an der Spitze wird immer und immer wieder den Frieden nehmen. Aber es darf nun das nicht verwechselt werden, was der Führer sagte, etwa mit Schwachheit. Oder dass daraus gehört wird, wir müssen den Frieden haben, vor Angst zittern, weil wir sonst zusammenbrechen. Nein, Herr Chamberlain, ich bin der heiligen Überzeugung. Wenn wir bei nüchternster Abwägung der Machtmittel und aller Umstände den Vergleich ziehen, so schlägt der Vergleich sehr zu Deutschlands Gunsten aus. Wenn es also nur nach meinem Soldatenherzen ginge, wenn es nur vom militärischen Standpunkt wäre, dann würde es uns eine Freude sein, Ihnen zu beweisen, dass auch die Briten einmal schwer geschlagen werden können. Es geht mir aber nicht darum und nicht um mein Soldatenherz, sondern es geht mir darum, dass unser Volk im Frieden arbeiten kann und dass die anderen Nationen im Frieden arbeiten können und dass hier nicht wieder über Europa und über die Welt diese grauenhaften Schrecken des Krieges gebracht werden. Sie klagen Herrn Hitler an. Nein, Herr Chamberlain, Sie sind es gewesen. Bei Ihnen lag die Abmachung. Wer hat Krieg erklärt? Der Führer oder Sie? Haben wir dem englischen Volk Krieg erklärt? Sie sagen, wir hätten die Polen angefallen. Haben wir nicht das Recht, wenn neben uns der Nachbar im Hause das Haus anzündet, unsere Verwandten ermordet, einzurücken, das Feuer zu löschen und den Mörder festzunehmen? Das hat mit Krieg gar nichts zu tun, Herr Chamberlain. Aber was Sie getan haben, das war eine Kriegserklärung. Sie haben den Frieden gebrochen. Im Übrigen, das deutsche Volk ist, das hat der Führer erklärt, in jeder Stunde zum anständigen Frieden bereit, in Sonderheit mit den Völkern, die keine Deutschen unterdrücken und drangsalieren. Aber auch das musste endlich einmal aufhören, dass um uns herum jeder kleine Staat ein paar Millionen Deutsche besitzt, die er schuhriegeln und misshandeln und meucheln kann, wie es ihm gerade passt, und dass Deutschland dazu davon keine Notiz nehmen soll. Aber verwechseln Sie deutsches Friedensangebot nie mit Schwachheit. Wir sind dazu nicht da. Wir haben es nicht notwendig. Wenn Sie den Krieg haben wollen, so können Sie ihn haben. Sie können ihn sogar in jeder Form haben, die Sie haben wollen. Ich erinnere, es ist der Befehl des Führers gewesen, keine offenen Städte mit Bomben anzugreifen. Ich habe sogar militärische Objekte von höchster dringlicher Wichtigkeit nicht angegriffen in Polen, weil sie zu sehr oder zu nah an einer Stadt gelegen haben. So weit sind wir gegangen. Dort, wo meine Luftwaffe angegriffen hat und den Feind zusammenschmetterte, sind es stets militärische Objekte, Eisenbahnknotenpunkte, Straßen, feindliche Kolonnen, Batteriestellungen und so weiter gewesen. Und dass wir nicht um Frieden winseln brauchen, Herr Chamberlain, das dürften Ihnen die Erfolge der deutschen Wehrmacht im Osten jetzt klar gemacht haben. Immerhin kann ich so stolz sein, meinem Volk zu sagen, wir führen nun Krieg. Eine feindliche Luftwaffe existiert nicht mehr. Aber es ist ihr jedenfalls nicht gelungen, auch nur eine einzige Bombe auf Deutschland zu bringen. Das ist immerhin schon ein Erfolg. Wo existiert heute die stolze polnische Luftwaffe, die Berlin zu Brei schmeißen wollte? Wo sind die polnischen Kolonnen, die vor Berlin Deutschland den Frieden diktieren wollten? Ich bin überzeugt, sie werden in den nächsten Tagen ankommen. Aber erheblich anders, wie sie sich das gedacht haben. Wir haben die Parole ausgegeben, nicht unnötig friedliche Menschen totzuschmeißen und offene Städte anzugreifen. Sollte aber das verwechselt werden und sollte man glauben, das bei uns machen zu können, dann warne ich, die Vergeltung würde augenblicklich erfolgen. Und deshalb bitte ich Sie nun, meine Volksgenossen, auch in dieser Richtung niemals nervös werden. Ihr habt keine Veranlassung dazu. Bisher ist es zunächst mal dem Feind, der ganz nah an unserer Grenze war. Von Posen hätten die polnischen Flieger nicht mehr wie 40 Minuten Flug nach Berlin gehabt. Nicht mehr wie 25 Minuten über deutschen Boden. Sie hätten also leicht kommen können, wenn wir nicht gewesen wären. Es ist keiner gekommen. Ihr seht also, es ist nicht so leicht, hier seine Bomben abzuladen. Der Versuch, unsere Panzer anzugreifen, unsere Häfen, ist ebenfalls nicht gerade erfolgreich zu nennen. Erfolgreich schon, aber für die andere Seite, nämlich für uns. Ich bezweifle keine Sekunde die Tapferkeit unserer Gegner, besonders der Engländer und Franzosen. Ich werde nie den Fehler machen, hier die Menschen zu unterschätzen. Ich weiß, es sind tapfere Flieger, entschlossene Flieger und sind tapfere Soldaten. Aber die unseren sind es nicht minder. Nicht minder tapfer, nicht minder entschlossen. Und deshalb werden Sie erkennen, dass jetzt die bessere Ausbildung, die größere Zahl und vor allen Dingen das Gefühl, das eigene Reich und Volk zu verteidigen, den Ausschlag geben wird. Wofür kämpft England? Wofür kämpft Frankreich? Für etwas Imaginäres, den Polen zu helfen, einer Nation, die gemordet, geplündert und gemeuchelt hat. Wofür kämpfen sie? Für ein Naziregime zu beseitigen. Sie kämpfen nicht zur Verteidigung ihres Landes und ihres Reiches, denn das greifen wir nicht an, das wissen sie. Wir aber müssen für Reich und Volk kämpfen, wenn wir angegriffen werden. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Und deshalb sind wir in jeder Form bereit, mag es nun den Vernünftigen gelingen, zum Frieden zu kommen, mag es den Kriegshetzern wie Herrn Churchill und Genossen gelingen, die Nation in den Krieg zu treiben. Wir können das eine nicht unterstützen und können das andere nicht verhindern. Man muss das drüben entscheiden, ganz wie man es für richtig hält. Wir sind auf beides gefasst. Ebenso sehr zu einem anständigen Frieden, was uns selbstverständlich das Liebste wäre mit zwei großen Kulturvölkern. Aber ebenso entschlossen zu kämpfen bis zum Äußersten, wenn man uns anfallen sollte. Und allen uns voran steht ja nun der Führer. Der Führer, der in all den Jahren das deutsche Volk wieder aufgerichtet hat, es wieder stark gemacht hat, das Reich wieder größer und mächtiger gestaltete, ein scharfes Schwert geschliffen hat, der nun wiederum über die Interessen Deutschlands wacht und für sie sorgt. Und ausgerechnet von diesem Führer sollen wir uns trennen. Und ausgerechnet auf Englands Wunsch. Es ist wirklich zu absurd, um noch darüber zu reden. Es ist der Führer ja, der uns die Kraft gibt. Es ist der Führer gewesen, der uns wieder das Leben lebenswert gestalten ließ. Es ist der Führer gewesen, der dieses Reich wieder stolz und schön gemacht hat. Das deutsche Volk, Herr Chamberlain, ist in solch einer Verehrung und in solch einem Vertrauen und in solch einer Liebe zum Führer, die Sie sich gar nicht vorstellen können, weil die drüben gar nicht möglich und denkbar ist. Aber wenn überhaupt noch etwas die Liebe und das Vertrauen hätte stärken können, dann ist es der Grund, dass Sie heute Deutschland ungerecht angreifen. Das stärkt uns noch mehr, uns um den Führer zu scharren. Denn wir wissen, in seinen starken Fäusten hält er Deutschlands Banner und damit Deutschlands Zukunft. Ihr, meine Arbeiter, wisst es, der Führer ist stets der erste Arbeiter des Reiches gewesen. Keiner übertrifft ihn an der Leistung, an Einsatz, den er als Schwerarbeiter im wahrsten Sinn des Wortes für den Reichsbau geleistet hat. Erst aber auch stets und heute mehr denn jeder erste Soldat. Wieder steht er bei seinen Truppen. Wieder ist es sein Wille, der die Truppen lenkt. Sein Geist, der die Truppen vorwärts bringt. Sein Feuer, der sie begeistert. Das Vertrauen und die Liebe des Volkes gehören dem Führer wie nie zuvor. Und der Führer soll wissen, es ist dies keine Redensart. Es ist dies in diesen Stunden uns alle ein feierlicher Schwur. Wir folgen ihm und wir ertragen alles. Die größte Not werden wir brechen, weil sein Wille gesagt hat, dass er stärker wie die Not sein wird. Das Feindland aber wisse, Deutschland liebt und will den Frieden. Aber den Frieden unter dem Preis unseres Führers ist für einen Deutschen nicht einmal denkbar. Den Führer vernichten heißt das deutsche Volk vernichten. Denn zu alle Zeiten haben wir proklamiert, Deutschland ist Hitler und Hitler ist Deutschland. An dem Grund. An dem halten wir mehr fest denn je. Und wenn man daran anpassen will, dann werden wir uns wehren bis zum Äußersten. Und wenn es sein muss, gut, dann beginne ein Kampf so unvorstellbar, wie er noch nie gewesen ist. Aber das eine ist unvorstellbar, dass wir kapitulieren. Wir lassen uns weder schmeicheln, Herr Chamberlain, noch lassen wir uns drohen. Beides haben Sie zu lange versucht und ohne Erfolg. Wir wissen jetzt Bescheid. Wir haben ihnen gesagt, Hitler ist Deutschland. Das ist nicht zu trennen. Es liegt jetzt an Ihnen. Wollen Sie die Parole auf Kampf, auf Leben und Tod geben, so geben Sie sie. Wir nehmen sie an. Wir nehmen alle Entbehrung, alle Not auf uns. Aber nie wieder nehmen wir ein Diktat von Versailles auf uns. Das mögen Sie nicht. Ich weiß, wenn wir so fühlen und so handeln, so wird der Allmächtige uns segnen und wird uns helfen. Und wenn er das letzte Opfer von uns verlangt, dann geben wir es ihm mit den Worten, wir sterben, auf das Deutschland lebe. Hey! Messenhalle eines großen Industriewerks von Berlin, sprach Hermann Göring. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern, angeschlossen die Sender des Protektorats. Aus einem großen Berliner Industriewerk sprach Generalfeldmarschall Hermann Göring zum deutschen Volk.